WDR 3 Hörspiel. Falls Sie sich im Folgenden jetzt mitten im Geschehen wähnen, dann ist das kein Zufall, sondern Absicht. Im Hörspiel Der Mieter nach dem Roman von Mary Bellock Lowndes, da kommt die Technik der Kunstkopfstereophonie zum Einsatz. Die Mikrofone, mit denen aufgenommen wurde, die befinden sich dabei an einem eben künstlichen Kopf, und zwar dort, wo bei uns die Ohren sind. So entsteht ein sehr lebendiger Klang und der zieht uns mitten rein. Der Mieter heißt, wie gesagt, das Hörspiel und es geht um die Jack Ripper-Morde Ende des 19. Jahrhunderts in London. Kommen Sie mit. London im Jahre 1888. Eine Serie von schrecklichen Morden erschüttert die Stadt. In den dunklen, vom fahlen Schein der Gaslaternen kaum erleuchteten Gassen des East End treibt ein unheimlicher Unbekannter sein Unwesen. Man nennt ihn Jack the Ripper. Alle seine Opfer sind Frauen. Jung, hübsch und seltsam genug, alle sind sie blond. Ein glatter Schnitt durch die Kehle. Abscheulich zugerichtet. Dieses Monster. Hat er wieder einen Zettel hinterlassen? Hier am Rocksaum. Jack the Ripper. Der Mieter. Hörspiel in Kunstkopf-Stereophonie nach dem Roman von Mary Bellock Lowndes. Bearbeitung für das Radio, Regina Arem. Ja, bitte? Ich sah das Schild in Ihrem Fenster. Sie vermieten Zimmer? Oh ja, soll ich sie Ihnen zeigen? Ich suche ein paar wirklich ruhige Zimmer. Ruhig sind sie bestimmt. Außer mir und meinem Mann wohnt im Moment niemand im Haus. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. So, ich darf vorgehen. Bitte. Mit klopfendem Herzen ging Ellen vor dem Mann die Treppe hinauf. Sie hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass sie die Zimmer vermieten könnte. Und dann noch an einen so vornehmen und gebildeten Mann. Ihr geübter Blick hatte ihr sofort gezeigt, dass es sich bei dem Fremden um einen Gentleman handelte. Das schien fast zu schön, um wahr zu sein. Hier ist das Wohnzimmer. Und dahinter das Schlafzimmer. Oh, ein Harmonium. Sie können spielen? Ja, oh ja. Manchmal, wenn mein Geist Beruhigung braucht. Ach, wie schön. Sehen Sie die Bilder an den Wänden? Alles Porträts berühmter Schönheiten aus der viktorianischen Zeit. Bilder interessieren mich wenig. Was mich interessiert, ist Ruhe und Einfachheit. Natürlich, Sir. Nebenan gibt es noch eine kleine Küche mit Herd und Waschbecken. Mit Herd und Wasseranschluss, sagen Sie? Ach ja. Das ist genau das, was ich brauche. Sie müssen wissen, Mrs. Bunting. Alan Bunting. Mrs. Bunting. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Aha. Ich beschäftige mich mit allerlei Experimenten. Und dabei ist ein Herd und Wasser von großem Vorteil. Was sind denn das für Experimente? Ja, ich forsche über die Konservierung von gewissen Substanzen. Ich verstehe. Ach, dieser Ort ist genau das, wonach ich mich in den letzten Tagen gesehnt habe. Aber nun scheint meine ermüdende Suche ein Ende gefunden zu haben. Das ist eine Erleichterung. Wo ist meine Tasche? Ich habe doch eine Tasche gehabt, als ich reinkam. Aber hier ist sie doch, Sir. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin einfach müde. Den ganzen Tag bin ich herumgelaufen, ohne mich ein einziges Mal hinzusetzen. Ich möchte mich einfach nur ausruhen. Gewiss, Sir. Dann wollen Sie also die Zimmer mieten? Auf jeden Fall. Ich wäre auch bereit, Ihnen, nun sagen wir, die Miete für einen Monat im Voraus zu bezahlen. Wäre Ihnen das recht? Oh ja, das wäre mir sehr recht, Mr. Slade, Nicholas Slade. Ah, ja. Hier sind 3 Pfund im Voraus. Das Wechselgeld behalten Sie gleich, um morgen ein paar Einkäufe für mich zu machen. Sicher möchten Sie jetzt Ihre verdiente Ruhe haben, Sir. Was darf ich Ihnen denn zum Abendessen bringen? Wir haben leider nicht viel im Hause. Ich könnte Ihnen aber noch schnell eine gute Wurst besorgen. Nein, lassen Sie das. Fleischnahrung rühre ich nicht an. Ich bin mit einem Butterbrot und einem Glas Milch vollauf zufrieden. Wirklich, Sir? Und wünschen Sie vielleicht ein Glas Wein oder ein Bier zum Essen? Auf keinen Fall. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Und ich hatte auch gehofft, dass Sie, Mrs. Bunting... Oh ja, Sir. Ich bin schon mein Leben lang Abstinenzlerin. Und ich weiß nur zu gut, was für ein Unheil der Alkohol sein kann. Ganze Familien hat er schon zugrunde gerichtet. So ist es. Bitte verzeihen Sie. Ich wollte nicht grob zu Ihnen sein. Sie sind so freundlich und zuvorkommend. Oh, danke, Sir. Ich kann doch sofort erkennen, wenn ich einen Gentleman vor mir habe. Ich wäre glücklich, wenn nur Sie mich bedienen würden. Natürlich. Das lässt sich sicher einrichten, Sir. Das ist wie eine Zuflucht hier. Und er führet mich in seinen Hafen. Worte aus der Heiligen Schrift, Mrs. Bunting. Wunderschöne Worte, nicht wahr? Ja. Und? Hat's geklappt? Ja, er wird gleich die ganze Wohnung nehmen. Was macht er für einen Eindruck? Er ist ein Gentleman, gebildet und vornehm. Er kann sogar auswendig aus der Heiligen Schrift zitieren. Ja, ein wahrer Gentleman, der zudem dem Alkohol und jedem anderen Laster abgeschworen hat. Ellen, ich weiß, wie schwer dir dieser Schritt gefallen ist, aber angesichts unserer Lage... Die allein du und kein anderer zu verantworten ich hat. Ich werde schon wieder eine neue Stelle finden. Die du auch gleich wieder wegen deiner Trinkerei verlieren wirst. Ellen, ich hab dir doch versprochen... Geh mir weg mit deinen Versprechungen. Ellen, was ist denn? Ich bin einfach nur erleichtert. Diesen Gentleman hat mir der Himmel geschickt. Wie hätten wir sonst am Monatsersten noch den Pachtzins für unser Haus zahlen können? Extra-Ausgabe! Jack the Ripper! Morton Wildchef! Extra-Ausgabe! Jack the Ripper! Morton Wildchef! Jede Spur! Wer mag das denn sein? Jo, lieber Freund, kommen Sie rein. Was ist denn da draußen los? Ist es nicht? Es ist wieder der Erlaubnis. Der vierte in 2 Wochen. Wir nehmen die Texte aus. Wieder dieser Ripper? Ja, was ist über den anderen? Er schneidet seinen Opfern die Hände durch und benutzt dann sein Messer, um sie... Ich werde nie vergessen, was ich mir alles ansehen musste, seit ich mit diesem Fall zu tun habe. Das ist schrecklich. Die Zeitungen schreiben keine Details. So schrecklich ist das ja. Oh Gott. Mrs. Bunting. Hallo, Joe. Ja, und? Gibt's irgendwelche neuen Spuren? Nichts, außer das, was schon bekannt ist. Ein großer, schlanker Mann, der in ein langes Cape gehüllt ist. Das ist eine Beschreibung, die auf jeden zweiten Gentleman passt. Ich muss leider auch schon wieder los. Seit ich für den Fall abgestellt bin, habe ich kaum eine freie Minute mehr. Kommen Sie vorbei, Joe, wann immer Sie wollen. Wir brennen nur so darauf, von Ihnen in der Sache auf dem Laufenden gehalten zu werden. Bei der Gelegenheit, besteht vielleicht Aussicht, dass Miss Daisy mal wieder nach London kommt? Ich fürchte im Moment nicht die Pflege ihrer alten Tante in Dorchester nimmt sie voll in Anspruch. Na dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Joe. Was meinst du? Er scheint unsere Daisy offensichtlich ganz gern zu haben. Schon möglich. Aber das ist Mr. Slade, unser Untermieter. Ich habe ganz vergessen, dass ich Ihnen das Abendbrot bringen wollte. Ja? Hier, Sir. Ich bringe Ihnen Ihr... Oh, die Bilder. Sie haben sie ja alle mit dem Gesicht zur Wand gedreht. Ich habe mir erlaubt, das Zimmer ein bisschen umzugestalten. Wie ich schon sagte, ziehe ich eine gewisse Einfachheit in der Einrichtung vor. Diese Bildergalerie war die Idee meines Mannes. Tänzerinnen. Ich werde meinen Mann bitten, die Bilder sofort abzuhängen. Danke, Mrs. Bunting. Vielen Dank. Aber lassen Sie mich die Bilder auf den Flur stellen. Ich möchte niemand anderen sehen als Sie. Natürlich, Sir. Es tut mir leid, wenn Ihnen meine Gewohnheiten etwas seltsam erscheinen mögen. Aber ganz im Gegenteil. Sie wissen gar nicht, wie hoch ich Sie schätze. Seitdem mein Mann wegen seiner Trunksucht seine Stelle verloren hat, weiß ich Prinzipien umso mehr zu schätzen. Oh, ich fühle mit Ihnen, Mrs. Bunting. Sie müssen wissen, dass seine Trinkerei und das Kartenspiel es waren, die uns in eine so große Notsituation gebracht haben. Es war schwer für mich, dieses Haus für Fremde zu öffnen. Aber um unser Überleben zu retten, hatte ich keine andere Wahl. Aber nun, mit Ihnen hier ist das etwas ganz anderes. Sie sind kein Fremder für mich. Sie auch nicht. Sie sind nicht wie all diese gewöhnlichen Pensionswirtinnen. Ich weiß, dass ich Ihnen vertrauen kann, Mrs. Bunting. Die nächsten Tage vergingen ereignislos. Zwischen dem neuen Mieter und Ellen hatte sich eine sorglose, ja fast heitere Vertrautheit entwickelt. Es musste in der fünften oder sechsten Nacht gewesen sein, als sie plötzlich, mitten in der Nacht, von Geräuschen aus dem Schlaf gerissen wurde. Sie lauschte und ja, es gab keinen Zweifel, dass Mr. Slade auf 10 Spitzen die Treppe herunterkam, den Gang hinunterschlich und dann leise die Haustür hinter sich schloss. Erst als ihr Untermieter 3 Stunden später um 3 Uhr auf leisen Sohlen zurückschlich, fiel sie in einen schweren, bleiernden Schlaf. Am nächsten Morgen fühlte sie sich so müde und zerschlagen, dass sie das Angebot ihres Mannes dankend annahm, für sie auf dem Markt die Einkäufe zu erledigen. Kraftlos ließ sie sich in einen Sessel fallen, um Daisys Brief zu lesen, den der Briefträger am Morgen gebracht hatte. Ach, Joe, kommen Sie nur herein. Danke. Das ist herrlich, dass der Kerl Ihnen jeden Morgen Schuhe zu kommen. Ja. Ich habe übrigens eine gute Nachricht für Sie. Gerade habe ich einen Brief von Daisy erhalten. Sie kommt morgen nach London. Oh. Ja, es gab einen Unglücksfall im Haus ihrer Tante. Deshalb wird sie ein paar Tage bei uns bleiben. Möchten Sie einen Tee? Oh, das wäre großartig. Denn ehrlich gesagt, ich bin schon die halbe Nacht unterwegs. Aber warum das denn? Nun, es ist wieder einer passiert. Wieder einer? Ein Mord? Diesmal war ich sogar einer der Ersten am Tatort. Ein paar Minuten eher und wir hätten die Beste vielleicht geschnappt. Und das war um wie viel Uhr? Na, so gegen 2. Aber diesmal gibt es wenigstens ein paar Augenzeugen, die ihn um die Ecke haben huschen sehen. Augenzeugen? Ja, der Nebel war zu dicht für eine genaue Personenbeschreibung. Aber in einem Punkt stimmen alle Aussagen überein. Er hatte eine Tasche. Eine Tasche? Ja, so eine Art Doktortasche. Eine Doktortasche? Wie seltsam. So seltsam ist das gar nicht. Irgendwie muss er das Mordinstrument ja bei sich tragen. Normalerweise werfen die Täter ihre Waffen nach der Tat fort. Aber in dem Fall haben wir noch nie ein Messer gefunden. Ach ja. Ich denke, ich sollte mich jetzt ein bisschen aufs Ohr legen. Heute Nacht werden wir ganz schön zu tun haben. Heute Nacht? Ja, bisher hat er seine Morde nämlich immer paarweise verübt. Paarweise? Dann glauben Sie, dass der Mörder heute Nacht wieder zuschlagen wird? Ja. Und die Chancen, dass wir ihn diesmal schnappen, stehen nicht schlecht. Ein paar Minuten, nachdem Joe Chandler gegangen war, verließ auch der Untermieter das Haus. Durchs Fenster konnte Ellen beobachten, dass er seine Tasche nicht dabei hatte. Sie musste sich also noch irgendwo im Haus befinden. Mit klopfendem Herzen stürzte Ellen nach oben und durchsuchte alle Zimmer. Sah unter dem Bett nach, öffnete die Schränke. Nichts. Schließlich blieb nur noch der Vorratsschrank in der oberen Küche. Seine Tür war allerdings fest verschlossen. Auch der Schlüssel blieb trotz Ellens intensiver Suche unauffindbar. Sie beklopfte den Schrank von allen Seiten und rüttelte heftig daran, als hoffte sie, dass die Tür aufspringen würde. Aber der Schrank gab sein Geheimnis nicht preis. Im nächsten Moment wurde Ellen bewusst, wie töricht sie sich verhielt. Vielleicht hat Mr. Slade einfach seine Tasche verloren. Ja, dachte sie und erhob sich langsam. Natürlich, so ist es. Mr. Slade wirkt manchmal so abwesend. Sehr wahrscheinlich hat er sie irgendwo liegen gelassen. Als Ellen am Nachmittag dem Untermieter den Tee hinaufbrachte, hatte sie insgeheim erwartet, dass er heute irgendwie anders aussehen würde. Aber nein. Er saß am Harmonium und spielte gedankenverloren eine Melodie. Er lächelt ja sogar. Oh, ich habe Sie gar nicht kommen hören. Störe ich? Nein, nein, bleiben Sie nur. Ich hoffe, ich mache Ihnen nicht zu viel Mühe. Aber nein, erst heute habe ich zu meinem Mann gesagt, dass wir noch nie einen Untermieter hatten, der uns so wenig Arbeit macht. Das freut mich zu hören. Sie werden heute Abend sicher nicht noch mal rausgehen wollen. Doch, das hatte ich vor. Nein, machen Sie das nicht, Sir. Der Nebel ist schrecklich. Sie können keinen Schritt mehr weit sehen. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie so besorgt sind. Gerne würde ich Ihrem Rat folgen, aber ich muss nun mal meinen Pflichten nachgehen. Das verstehen Sie doch, Mrs. Bunting, nicht wahr? Ja, Sir, aber... Oder wollen Sie mich vielleicht daran hindern, das zu tun, was ich tun muss? Ich kann nicht in diesem Hause bleiben, wenn ich das Gefühl habe, dass man mir nachspioniert. Um Gottes Willen, niemand spioniert Ihnen nach, Sir. Seit Jahren werde ich missverstanden und gequält. Ich will doch nicht hoffen, dass Sie sich der Scham meiner Quälgeister anschließen, Mrs. Bunting. Niemals, Mr. Slade. Ich habe mich nur um Sie gesorgt. Sie haben sich gesorgt? Weisen Sie nicht die echte Sorge eines mitfühlenden Herzens von sich. Die Stadt ist voller Polizisten. Wegen diesem Ripper. Man sollte einfach vorsichtig sein, Mr. Slade. Verstehe vollkommen. Ich danke Ihnen, Ellen. Als sie die Treppe hinunterging, merkte sie, wie sie zitterte. Und gleichzeitig befiel sie der Gedanke... Ellen. Er hat mich Ellen genannt. Wie warm und liebevoll mein Name aus seinem Mund klang. Was für ein Glück, durch ihn in dieses Haus gekommen ist. Das darf ich nie vergessen. Wenn er in irgendwelche Schwierigkeiten geriete, es wäre nicht auszudenken. Hellwach lag sie in ihrem Bett und hörte die Glocke der Standuhr schlagen. Erst 10, dann 11, dann 12 Uhr. Und wie sie befürchtet hatte, hörte sie tatsächlich beim letzten Glockenschlag den Untermieter auf leisen Sohlen das Haus verlassen. Obwohl sie sich bemühte, wach zu bleiben, überfiel sie der Schlaf. Aber als am nächsten Morgen die Zeitung durch den Briefschlitz in den Flur fiel, sprang sie noch vor ihrem Mann auf und überflog die Meldungen. Bis Redaktionsschluss lagen uns keine neuen Nachrichten über die Mordserie vor, die nicht nur London, sondern auch die ganze zivilisierte Welt erschüttert. Und? Gibt's was Neues? Nein. Es ist alles gut. Gegen Mittag hielt eine Droschke an der Gartenpforte. Daisy war angekommen. Oh! Daisy! Mein Kind! Vater! Geh schnell in einen Zwarm, mein Kind. Mutter wartet schon auf dich. Das macht ein Schilling und Sixpence, Mister. Ein Schilling Sixpence? Von King's Cross? Wie denn das? Ich hab der jungen Dame nur einen Gefallen getan. Ich hätte leicht das Doppelte verlangen können. So viele Leute, wie dort gerade unterwegs sind. Was ist denn da los? Ja, das ist ja, was ich gemeint habe. Diesmal ist es in King's Cross passiert. Ein Riesenauflauf deswegen. Was soll das heißen? Es ist wieder eine Frau ermordet worden? Ja, und wieder war es eine Blonde. Und? Haben Sie ihn diesmal geschnappt? Ach, was? Den kriegen die nie. Bis die Polizei da war, war er längst über alle Berge. Das Opfer lag am Ende einer kleinen Passage, wo niemand mehr durchgeht. Als man die Frau fand, war sie schon ganz kalt. Was ist denn? Du bist ja ganz blass. Vater, was ist denn nur los? Ich weiß es nicht. Ellen, komm, jetzt beruhige dich doch. Die Zeitungsjungen haben wieder einen Mord ausgerufen. Ja, so ist es. Aber wir sollten jetzt darüber nicht sprechen. Aber ich will darüber sprechen. Ellen, warum regt dich das denn alles auf einmal so auf? Erzähl mir jetzt endlich davon los. Wie lange soll ich noch warten? Ist ja gut. Da gibt's auch gar nicht so viel zu erzählen. Das meiste habe ich ohnehin vom Kutscher. Warte mal, hier in der Zeitung steht, dass Sie endlich eine Spur haben. Eine Spur? Es ist erfreulich, dass die Polizei offensichtlich auf ein wichtiges Beweisstück gestoßen ist, das zur Verhaftung... Mutter, um Gottes Willen, was hast du denn? Komm, Ellen, komm. Bitte. Wo kommen Sie jetzt? Es geht schon wieder. Und die 5000 Polizisten, die unterwegs waren, haben nichts genutzt? Nichts. Der Bursche versteht eben sein Handwerk. Naja, Daisy, du siehst, es ist nicht gerade die beste Zeit für ein junges Mädchen, um in London zu sein. Ach, um mich müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich bleibe einfach schön bei euch im Haus. Was soll mir da schon passieren? Ich will nicht, dass du hier im Haus bleibst. Hier im Haus nicht und in ganz London nicht. Aber Ellen, was hast du denn auf einmal? Hast du es nicht verstanden? Ich will, dass Daisy wieder nach Dorchester zurückfährt. Aber Mutter, ich kann nicht dorthin zurück, das weißt du doch. Ich hole dir erstmal schon eine Tasse Tee. Daisy. Was hat sie denn? Also, ich kann schien es noch ganz offen zu sein, aber dann auf einmal muss ich ganz in sie. Weißt du, Kind, ich habe dir nie etwas davon geschrieben, aber wir haben eine ziemlich schwere Zeit hinter uns. Das ist alles nicht spurlos an Ellen vorbeigegangen, auch wenn sie sich nie etwas hat anmerken lassen. Ja, das stimmt. Ich habe alle diese Tage der Not und Verzweiflung immer noch nicht vergessen. Es ist alles allein deine Schuld. Aber jetzt ist ja alles wieder in Ordnung. Vollkommen in Ordnung, Ellen. Dank Mr. Slade, nicht? Wer ist Mr. Slade? Unser neuer Untermieter. Ihr habt einen Untermieter? Heute ist ja großartig. Aber meine Kammer oben ist doch hoffentlich noch leer. Ja, natürlich. Trotzdem wird Daisy bei mir im Ehebett schlafen. Und du, Robert, schläfst oben. Aber warum denn diese Umstände? Ich schlafe sehr... Du schläfst bei mir unten im Schlafzimmer. Genau so wird es gemacht. Oh, das ist er. Ich werde Daisy mit dem Tee und der Zeitung hinaufschicken, wo du dich so schwach fühlst. Nein, heute. Nicht Daisy. Ich fühle mich wieder völlig in Ordnung. Außerdem möchte er bekanntlich nur von mir bedient werden. Ich gehe schon. Die nächsten Tage vergingen ohne besondere Vorkommnisse. Allgemein wurde erwartet, dass der Mörder wieder eine Pause von einer Woche einlegen würde, wie bei den letzten Malen. Joe Chandler kam täglich vorbei, brachte die Buntings auf den neuesten Stand der Ermittlungen und machte Daisy währenddessen unverhohlen den Hof. Was hat es denn mit dieser heißen Spur auf sich, von denen die Zeitungen so laut getönt haben? Man will es noch nicht öffentlich machen, aber am letzten Tatort hat man eine ziemlich deutliche Spur von einer Gummisohle gefunden. Ach ja? Und das soll eine heiße Spur sein? Schuhe mit Gummisohlen gibt's in London noch Zehntausende. Ja, aber die scheint ziemlich markant zu sein. Was für ein Mensch mag dieser Mörder sein, Joe? Er muss ein Wahnsinniger sein. Wahnsinnige sind zwischen ihren Anfällen ganz normal. Jeder kann der Wahnsinnige sein. Und keine Frau ist vor seinem Angriff sicher, wenn sie jung und hübsch und blond ist. Genau wie unsere Miss Daisy. Aber keine Angst, wir passen schon auf sie. So, jetzt haben wir aber genug über diese Sache geredet. Hier ist euer Abendessen. Fangt schon mal an. Ich muss noch unserem Untermieter sein Essen nach oben bringen. Ja, genau. Du solltest ihn damit nicht warten lassen. Ach, der neue Untermieter, den hatte ich ganz vergessen. Was ist das denn für jemand? Was er für einer ist. Hören Sie ihn denn nicht? Einen feineren und anständigeren Gentleman habe ich noch nie kennengelernt. Wenn Sie das meinen. Und Sie werden es nicht glauben, Joe, aber ich habe diesen wunderbaren Gentleman überhaupt noch nie zu sehen gekriegt. Du könntest mir ruhig einmal einen Blick auf ihn gönnen, Mutter. Nein, das geht nicht. Er will sich nun mal nur von mir bedienen lassen. Da haben Sie es, Joe. Mutter lässt keinen an ihn ran. Sie will ihn ganz für sich allein haben. An Vaters Stelle wäre ich längst eifersüchtig. Robert und Daisy waren schon schlafen gegangen, während Ellen immer noch unruhig auf die Rückkehr von Mr. Slade wartete. Die Standuhr hatte gerade 11 geschlagen, als sie seine kaum hörbaren Schritte im Hausflur wahrnahm. Mr. Slade? Oh, Ellen. Guten Abend, Sir. Sie sind noch auf. Wollen Sie nicht noch einen Moment hereinkommen? Widerstrebend betrat der Untermieter das Wohnzimmer. Ich dachte, dass Sie vielleicht die neuesten Erkenntnisse im Fall des Jack the Ripper interessieren. Ja, aber sicher? Man hat den Abdruck einer sehr markanten Gummisohle am letzten Tatort gefunden. Ja, und? Anhand der Sohle kann der Mörder zweifelsfrei überführt werden. So, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Niemand kann mir helfen, Ellen. Ich gehe jetzt nach oben. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Slade. Und Ellen, bitte wundern Sie sich nicht, wenn ich heute Nacht noch länger auf bin. Ich gedenke, in meiner Küche eines der Experimente durchzuführen. Ich werde mich bemühen, Sie nicht in Ihrer Ruhe zu stören. Für Ellen war an Schlaf nicht mehr zu denken. Leise öffnete sie die Tür und lauschte den Geräuschen, die aus den oberen Stockwerken kamen. Was sind das nur für Experimente? Er braucht den Gasherd dafür. Und große Hitze. Langsam, fast unmerklich, stellte sie fest, dass allmählich ein seltsamer, undefinierbarer Geruch zu ihr herunterdrang. Auf Zehenspitzen bewegte sie sich durch den Hausflur und schnupperte in die Dunkelheit des Treppenhauses hinein. Ja, es gab keinen Zweifel. Aus dem oberen Stockwerk kam ihr ein penetranter, absolut widerlicher Geruch entgegen. Wie von verbranntem Gummi. Oder von verbranntem Fleisch. Aber was ist die Kraft gegen die Wahl Gottes, gegen die derjenigen, über die Gott seine Sünden handelt. Eine Stimme in ihr sagte, dass sie zu ihrem Mann gehen und ihn wachrütteln müssen. Wach auf! Da oben geht etwas Schreckliches vor. Wir müssen herausbekommen, was es ist. Und wir müssen verhindern, dass noch mehr Schreckliches geschieht. Aber sie tat nichts von all dem. Stattdessen ging sie wie eine an Fäden gezogene Marionette ins Schlafzimmer, legte sich ins Bett und starrte für den Rest der Nacht in die Schwärze des Raumes hinein. Sie hatte das Gefühl, diesen furchtbaren Geruch nie mehr aus der Nase zu kriegen. Sie würde ihn nie mehr aus der Nase kriegen, weil sie selbst so roch. Sieben Tage waren seit dem letzten Verbrechen vergangen. Die ganze Stadt erwartete, dass in der kommenden Nacht wieder ein Mord passieren würde. Tausende von Polizisten waren auf den Beinen, um dem Ungeheuer aufzulauern. Und auch Ellen hatte sich vorgenommen, die ganze Nacht wach zu bleiben. Aber es blieb still im Haus. Und der Untermieter gab keinen Ton von sich. Bestimmt, sagte sich Ellen, als der Morgen graute, hat der Mörder jetzt genug Rache genommen. Und eine Welle der Erleichterung durchflutete sie. Bestimmt ist er jetzt zufrieden, auch wenn er sich so blutig hat rächen müssen. Bestimmt verwandelt er sich jetzt wieder in den, der er davor gewesen ist. Einen ruhigen, untadeligen Gentleman, dem man nichts nachsagen kann. Ach, wenn er es nur tun würde. Wenn er es nur tun würde. Stell dir vor, Joe Chandler hat mich morgen Abend ins Theater eingeladen. Das freut mich für dich, Daisy. Und noch etwas ist passiert. Ich habe deinen Untermieter kennengelernt. Was? Wann denn? Na, heute Morgen. Es hatte geklingelt. Du hast so tief geschlafen, dass ich dich nicht wecken wollte. Mr. Slade hat nur nach einem Glas Milch gefragt. Und wo war dein Vater währenddessen? Er war kurz vor der Tür. Ein Bote hatte ihm einen Brief gebracht. Ich muss sagen, Mr. Slade ist wirklich ein sehr netter Herr. Am Anfang hat er noch ganz komisch getan und gefragt, wer mag das wohl sein, die junge Dame hier? Aber als ich ihm sagte, dass ich deine Tochter sei, sagte er doch tatsächlich, Mrs. Buntings Tochter, so, so. Dann wissen Sie ja sicher, was für eine feine, besondere Dame Ihre Mutter ist. Er schwärmt richtig für dich. Wusstest du das schon, Mutter? Aber Kind, was redest du nur für einen Unsinn? Eine Welle von Glück überflutete Ellen. Sie wusste es. Er war ein Gentleman. Und vielleicht war er ja nie etwas anderes gewesen. Sie fühlte eine Verbundenheit mit ihrem Untermieter wie noch nie zuvor. Ich möchte nicht, dass Daisy den Untermieter bedient, sollte ich einmal verhindert sein. Hast du das verstanden? Ist ja gut, Ellen. Aber in dem Moment war gerade der Telegrammbote an der Tür. Und? Worum ging es? Ich wurde für morgen Abend angefragt, bei einem Dinner in Primrose Hill als Kellner einzuspringen. Ach, tatsächlich? Ja, wenn es gut läuft, dann kann ich dort vielleicht sogar festarbeiten. Mir soll's recht sein. Ich hoffe nur, du greifst nicht wieder selbst zur Flasche und vermasselst alles. Aber Ellen, es macht dir doch nichts aus, alleine im Haus zu sein. Ich meine, weil Daisy ja mit dem jungen Chandler unterwegs ist. Ach, mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut. Der Untermieter hatte das Haus am frühen Nachmittag verlassen und Ellen die Anweisung gegeben, ihm ein Stück Brot und ein Glas Milch auf den Tisch zu stellen, für den Fall, dass er später zurückkehren würde. Aber er war bereits um 9 Uhr wieder zu Hause. Mit einem diffusen Gefühl von Genugtuung hatte sie das harte Klack-Klack von neuen Lederschuhen auf der Treppe gehört. Sie wartete, bis ihr Mann und Daisy schlafen gegangen waren, dann schlich sie mit klopfendem Herzen die Treppe hinauf. Guten Abend, Sir. So spät noch? Ich dachte, Sie hätten vielleicht noch einen Wunsch. Nein, danke. Das Brot und die Milch waren vollauf ausreichend. In diesem Moment entdeckte sie einen großen, dunkelroten Fleck auf seinem Hemd. Unwillkürlich erstarrte ihr Blick. Was ist? Warum starren Sie mich so an? Dieser Fleck. Oh ja, eine unschöne Angelegenheit. Ein Hase lag schwer verwundet im Regent Park. Ich musste das arme Geschöpf von seinen Leiden erlösen. Sein Blick war so gequält, dass sie unvermittelt einen Schritt auf ihn zumachte und ihre Hand kurz auf die seine legte. Kommen Sie, ziehen Sie das Hemd aus. Ich werde es Ihnen gleich waschen. Es wäre doch schade um das schöne weiße Hemd. Hier, nehmen Sie die Jacke. Es ist so kalt heute Nacht. Was für starke Arme Sie haben, Nikolas. Unterstehen Sie sich! Brüsk stieß der Untermieter Ellen zurück. Sein Blick war jetzt kalt wie Eis. Ich hasse es, berührt zu werden! Verzeihen Sie. Nein, nein. Verzeihen Sie mir. Ich wollte Sie nicht. Vielen Dank, dass Sie das Hemd für mich waschen wollen. Gute Nacht, Ellen. Am anderen Morgen saß Ellen wie gelähmt im Wohnzimmer und starrte angstvoll auf die Klingel. Unheilvoll hörte sie ihn oben auf- und abgehen. Aber obwohl schon Mittag, hatte sich der Untermieter bislang noch nicht bei ihr gemeldet. Stattdessen klopfte es an der Haustür. Sie ist mit ihrem Vater unterwegs, ein paar Einkäufe erledigen. Ach, kommen Sie doch herein. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich Daisy heute schon am Nachmittag abholen kann. Ich habe früher frei und wir könnten dann vor dem Theater noch einen Spaziergang machen. Eine gute Idee. Es ist heute wirklich der erste schöne Frühling. Schau, was ist denn? Also, Mrs. Bunting, ich darf ja eigentlich nicht darüber sprechen, ja, aber Ihnen kann ich es ja sagen. Was denn? Es ist wieder einer passiert. Ach ja? Und was das Schlimmste ist, der Mörder durchbricht sein Muster. Der letzte Mord ist nicht auf der Straße, sondern in der Wohnung des Opfers passiert. Und diesmal schon am frühen Abend. Um Gottes Willen, Mrs. Bunting. Ich muss mich nur hinsetzen, Joe. Das ist alles. Kann ich... Warum hört man denn nichts davon in den Zeitungen? Weil es inzwischen eine Spur gibt, und zwar eine heiße. Und man sicher gehen will, dass er diesmal nicht wieder entwischt. Man weiß nämlich jetzt, wer der Ripper ist. Mehrere Leute haben ihn, als er die Wohnung verließ, gesehen. Es gibt inzwischen eine sehr gute Personenbeschreibung von ihm. Heute Nachmittag, nach der öffentlichen Zeugenvernehmung, wird die offizielle Fahndung ausgegeben. Zeugenvernehmung? Was für eine Zeugenvernehmung? Na, im Untersuchungsgericht in St. Pancras. Die Verhandlung ist für 3 Uhr angesetzt. Und jeder, der was für die Sache Dienliches vorzutragen hat, soll dort erscheinen. Oh, das ist der Untermieter. Ich muss ihm sein Frühstück bringen. Um 1 Uhr Mittag? Ganz schön ungewöhnliche Zeit für ein Frühstück. Was treibt ihr denn so die ganze Nacht? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Joe. Ich muss jetzt hinauf. Danke, Joe. Auf Wiedersehen. Ich bringe Ihnen Ihr Frühstück. Sir. Ich habe unten Lärm gehört. Wie Sie wissen, brauche ich vor allem Ruhe. Es tut mir leid. Es war Besuch da. Ach, der junge Bursche, der hier öfter ein- und ausgeht? Ja, allerdings, er ist ein Freund von uns. So, ein Freund von Ihnen, sagen Sie. Wie komme ich nur auf die Idee, dass es sich bei ihm um einen Polizisten handeln könnte? Einen Polizisten? Aber was vermag des Menschen armselige Kraft gegen die Gewalt Gottes und gegen die derjenigen, über die Gott seine schützende Hand hält? Verzeihen Sie, sicher ist der junge Mann nur ein Verehrer Ihrer Tochter. Ja, genau so ist es, Sir. Ein ganz reizendes junges Mädchen übrigens. Ich habe sie gestern kennengelernt. Sie erzählte mir davon. Wie hübsch sie ist. Mit ihrem blonden Haar und ihren blauen Augen. Sie können stolz auf sie sein, Ellen. Danke, Sir. Ich gehe dann. Ellen, man hat nach der letzten Tat eine genaue Täterbeschreibung dieses Ripper anfertigen können. Ist es nicht so? Wie kommen Sie darauf? Nun, vielleicht war meine Tür ein wenig angelehnt und ich konnte das traute Gespräch verfolgen, das Sie unten mit dem jungen Polizisten geführt haben. Joe Chandler ist wirklich nur Und es soll heute Nachmittag eine öffentliche Anhörung geben. Für jeden, der in der Sache Dienliches vorzubringen hat. Schon möglich. Wollen Sie nicht hingehen, Alan? Ich wüsste nicht, warum. Das Konterfei von diesem Ripper soll dort der Öffentlichkeit präsentiert werden. Sind Sie nicht neugierig, wie er aussieht? Ich muss jetzt gehen, Mr. Slate. Ja, gehen Sie, Alan, gehen Sie. Angespannt erwartete Ellen die Rückkehr ihres Mannes und ihrer Tochter. Die beiden hatten noch nicht ganz das Haus betreten, als Ellen sie schon ins Wohnzimmer zog und sorgfältig die Türe hinter sich schloss. Ach, das seid ihr, ja. Robert, ich glaube, du hattest recht. Ich sollte wirklich wegen meines körperlichen Zustandes Dr. Morris aufsuchen. Soll ich dich begleiten? Ach was, ich meine, das schaffe ich schon alleine. Außerdem hast du doch Dienst heute Abend. Wann musst du dort sein? Um fünf. Um halb fünf verlasse ich das Haus. Sehr gut. Wie bitte? Joe Chandler kommt doch um vier, um Daisy abzuholen. Er möchte mit dir noch vor dem Theater einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Was für eine gute Idee. Ich mache mich dann gleich auf den Weg. Was? Jetzt schon? Nach Ely ist es eine ganz schöne Strecke. Und je früher ich losgehe, umso eher bin ich wieder zurück. Soll ich dich nicht wenigstens zur U-Bahn bringen? Und falls der Untermieter was will. Ich möchte nicht, dass Daisy ihn bedient. Hast du das schon vergessen? St. Pancras. Aber wo ist das Gerichtsgebäude? Ich muss dorthin. Ich muss die Aussagen der Augenzeugen hören. Ich muss hören, wie sie ihn beschreiben. Ich muss... Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zum Untersuchungsgericht komme? Ja, kommen Sie einfach mit mir mit. Ich muss auch dorthin. Ja. Ellen hatte das Gefühl, als bewegte sie sich in einem Traum. So unwirklich kam ihr auf einmal alles vor. An der Seite des Mannes glitt sie mühelos durch die Menschenmenge in der großen Halle des Gerichtsgebäudes, ging die Stufen der imposanten Treppe hinauf und betrat den Gerichtssaal. Es war ein großer, heller Raum mit einer Galerie, auf der sich nun die Schaulustigen drängten. Sie setzte sich auf eine Bank, von wo aus sie einen guten Überblick über das Geschehen hatte. Einige Augenblicke später begann die Verhandlung. Die öffentliche Zeugenvernehmung im Fall der Jack the Ripper-Morde ist hiermit eröffnet. Ein Zeuge nach dem anderen wurde aufgerufen und vernommen. Jetzt standen ihr auf einmal die blutdurchtränkten Opfer vor Augen und das Entsetzen, das sie in ihren letzten Augenblicken gefühlt haben mussten. Äußerlich ruhig tobte in ihr ein Sturm. Sie wusste, sie würde die Bilder der Toten nie mehr vergessen können. Die Verhandlung dauerte länger, als Ellen erwartet hatte. Unruhig schaute sie auf die große Gerichtsuhr und war für einen Moment abgelenkt. Schon halb fünf. Gott sei Dank. Jetzt hat Joe Chandler Daisy längst abgeholt. Hallo, Miss Daisy. Warum sitzen Sie denn hier im kalten Flur und schauen so unglücklich? Fast meine ich, Tränen zu sehen. Ach, ich war verabredet zu einem Spaziergang. Der junge Mann, nehme ich an. der hier ein- und ausgeht. Ja, ganz recht. Gerade habe ich ein Telegramm von ihm bekommen, dass er nicht kommen kann. Es ist wegen des Mörders, der sich in der Stadt herumtreibt. Joe ist Polizist, müssen Sie wissen. Ich weiß. Und für heute Abend ist ein Großeinsatz geplant. Die Verhaftung des Ungeheuers steht unmittelbar bevor. Ich verstehe. Und Sie? Sie wollen noch ausgehen. Müssen Sie einen Krankenbesuch machen? Wie kommen Sie denn darauf? Na, wegen Ihrer Tasche. Es ist doch eine Doktortasche, nicht? Sind Sie denn ganz allein zu Hause? Ja. Mein Vater hat heute Abend Dienst. Und meine Mutter wollte nach Ealing zu einem Arzt. Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Ja, das können Sie. Ich habe etwas für Sie. Warten Sie. Es ist in meiner Tasche. Nach der letzten Tat haben mehrere Bewohner des Hauses, in dem sich der Mord ereignete, den Mörder auf der Flucht gesehen und konnten in der Folge eine sehr genaue Personenbeschreibung von ihm abgeben. Ich bin zuversichtlich, dass die Jagd auf das Monster nun ihrem Ende entgegengeht und wir den Ritter heute Nacht noch mit Hilfe des Bildes ergreifen. Der Rest seiner Worte ging im Tumult, der sich nun erhob, unter. Die Leute sprangen von ihren Plätzen und stürmten aus dem Saal. Willenlos ließ sich Ellen von der Menschenmenge hinaustragen. Sie fühlte sich wie betäubt, als würde nichts mehr von außen zu ihr vordringen. Aber als sie die Treppe der Vorhalle hinunterschritt, wurde sie mit einem Schlag hellwach. Ein noch nie dagewesenes Entsetzen durchfuhr sie. In der Menge hatte sie das Gesicht von Joe Chandler entdeckt. Joe! Joe! Um Gottes Willen, was tun Sie hier? Sie wollten doch Daisy um 4 Uhr abholen, jetzt ist es schon noch 5. Ich habe Ihnen doch eine Nachricht zukommen lassen, dass ich nicht kommen kann. Was? Um Gottes Willen! Die Ereignisse überstürzen sich gerade. Alle verfügbaren Polizeikräfte durchkämmen die Stadt. Dann ist Daisy alleine mit ihm im Haus. Was sagen Sie? Joe, laufen Sie! Daisy ist alleine mit dem Ripper im Haus! Was? Der Untermieter ist Jack the Ripper! Joe, laufen Sie! Laufen Sie! Mit einem Mal wich alle Lebenskraft aus Ellens Gliedern. Langsam, sehr langsam, als wäre sie eine uralte Frau, begann sie, ihre Schritte heimwärts zu lenken. Sie ging wie durch einen Widerstand, als könne sie auf diese Weise das Entsetzliche hinauszögern, das sie zu Hause erwartete. Das Entsetzliche, an dem sie, nur sie alleine, die Schuld trug. Als Ellen in die Marylebone Road einbog, sah sie ihr Haus schon von einem großen Polizeiaufgebot umstellt. Noch bevor sie den Kordon der Polizisten erreichte, kam ihr Joe Chandler entgegengelaufen. Ellen! Joe! Was ist mit Daisy? Es geht ihr gut. Ja, glauben Sie mir, es ist alles in Ordnung. Als wir das Haus stürmten, saß sie friedlich mit einer Tasse Tee im Wohnzimmer. Oh, und er ist der? Er ist fort. Kurz bevor wir kamen, hat er seine Tasche gepackt und ist geflohen. Irgendwie muss er geahnt haben, dass wir ihm auf den Fersen waren. Und es gibt keinen Zweifel, dass er... Wir haben im Vorratsschrank in der oberen Küche die Organe gefunden, die er den Opfern entnommen hat. Säuberlich konserviert in Einmachgläsern. Die konnte er in der Eile nicht mitnehmen. Kaum zu fassen, dass sie wochenlang mit diesem Monster unter einem Dach gelebt hat. Oh, Lucy, mein Kind. Mutter. Stell dir vor, unser Untermieter soll dieser schreckliche Ripper gewesen sein. Und er hat dir nichts angetan? Aber wieso? Ich bin ihm noch auf dem Flur begegnet, bevor er das Haus verlassen hat. Er trug nur seine Doktortasche bei sich. Wenn ich mir überlege, dass er darin seine schrecklichen Mordwerkzeuge aufbewahrte. Oh, Daisy, mein Kind. Ich kann das alles gar nicht glauben. Mutter, er war doch so ein feiner Mann. Schau mal, was er mir für dich mitgegeben hat. Ein goldenes Amulett? Mhm. Es hätte seiner Mutter gehört, hat er gesagt. Du hättest ihn sehr an sie erinnert. Und ich solle mich glücklich schätzen, eine so feine Dame wie dich als Mutter zu haben. Das war das Letzte, was er gesagt hat. Ach, Daisy. Mein Kind. Oh. Fünf Tage waren vergangen. Die Fahndungsplakate mit dem Konterfei des Untermieters hingen überall in London, nahezu an jeder Wand und jedem Baum. Trotzdem fehlte von dem Mörder jede Spur. Ellen war nochmal nach St. Pancras ins Gericht vorgeladen worden, um eine Aussage zu machen. Es wurde bereits dunkel und dichter Nebel zog herauf, als sie sich auf den Heimweg machte. Im Regent Park, von wo es nicht mehr weit bis zu ihr nach Hause in die Marylebone Road war, hörte sie auf einmal hastige Schritte, die hinter ihr herkamen. Guten Abend, Ellen. Oh, Herr Mr. Slade. Bitte verzeihen Sie, falls ich Sie erschreckt haben sollte. Aber wie Sie sicher verstehen werden, war es für mich nicht ganz einfach, Sie noch einmal zu treffen. Sir, ich muss jetzt. Warum so eilig, Ellen? Könnte Ihnen böse sein, dass Sie mich schließlich doch verraten haben. Ehrlich gesagt, es hat mich ein wenig enttäuscht. Aber ich habe Ihnen verziehen. Warum? Warum nur? Sie meinen meine Aufgabe? Sehen Sie, die Welt ist voller nichtsnutziger, minderwertiger, blond gelockter Dinger, die einen Mann vom Wege Gottes abbringen und wollen. Und deshalb müssen Sie... entfernt werden. Ich bin dafür nur mal ausersehen. Aber all diese Frauen... Nicht Frauen, wie Sie es sind, Ellen. Mit Haltung und Prinzipien. Frauen, die einwandfrei die Pfade Gottes gehen, sondern Unkraut. Deshalb bedauere ich es auch sehr, dass unsere, wie soll ich sagen, ungemein angenehme Zusammenarbeit so abrupt beendet wurde. Aber die Umstände, die Zeiten waren eben gegen uns. Allerdings... Ich wünschte, ich könnte noch länger mit Ihnen plaudern. Aber leider habe ich heute noch eine Verabredung, der ich unbedingt nachkommen muss. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Der Mieter. Hörspiel in Kunstkopf-Stereophonie nach dem Roman von Mary Bellock Lowndes. Bearbeitung für das Radio, Regina Arem. Mit Regina Lemnitz als Ellen und Gerd Warmeling als Mr. Slade. Erzähler Max von Pufendorf, Daisy Chris Pichler, Robert Joachim Bliese, Chandler Claudius von Stolzmann, sowie Christian Grashoff, Friedhelm Tock, Gerd Grasse und viele andere. Ton und Technik Peter Awer und Benjamin Ino. Regieassistenz Marion Schogalla. Musik Michael Rodach. Regie Regina Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.